Meinen eigenen Ausführungen und den Ausführungen meiner Herren Verteidiger habe ich nichts hinzuzufügen. Mein Handeln in jenen kritischen Tagen an der Seite meiner Freunde liegt gerade und geradlinig vor Ihnen, meine Herren Richter. Sie werden die Überzeugung gewonnen haben, dass Hochverrat in den hier sitzenden Männern nicht vor Ihnen steht. Sei es, wie es sei, ich bin stolz darauf, dass ich mit meinen Freunden, die wir das Beste unseres Landes wollen, hier vor Ihnen stehe und dass ich Ihr Schicksal auch weiter mit Ihnen teilen werde. Kraft meines Rechtes als Angeklagter, Kraft meines historischen Rechtes, und ich bitte, davon hier diesmal Gebrauch machen zu dürfen, will ich zu Ihnen noch wenige Worte sprechen. Sie kommen aus dem Herzen eines Mannes, der Schwereres zu tragen hatte und der mehr erlebt hat als Sie und alle, die hier in diesem Saale versammelt sind. Man sieht in mir Tannenberg. Man sieht in mir große andere Schlachten und glänzende Feldzüge. Man sieht in mir einen Repräsentanten des alten Heeres, um dessen Fahnen sich ewiger Ruhm windet. Man sieht in mir den Vertreter einer ruhmreichen großen Zeit, die die Grenzen des Landes schirmte und jetzt hineinlebt in eine Zeit des Verfalls. Was Sie aber nicht sehen, das ist meine Lebensarbeit, mein Ringen mit meinem eigenen Volke um seine Zukunft. Am 22. März, dem Geburtstage unseres greisen Heldenkaisers 1904, vor 20 Jahren war es, kam ich in die Aufmarschabteilung des großen Generalstabes. Sehr bald erkannte ich dort, dass wir nicht stark genug seien, um unsere Stellung als freies Volk zu wahren und unsere Zukunft so zu gestalten, wie es das Recht eines freien Volkes ist. Auf politischem Wege wollten wir unser Recht wahren, statt es auf die Macht zu stützen. Und dabei erkannte ich, dass die Kräfte im Volke waren, die für die Gestaltung seines Schicksals nicht voll ausgenutzt wurden oder noch brach lagen. Vom 22. März 1904 an begann mein Ringen für das Volk und in schweren Kämpfen rang ich seitdem um die Wehrhaftmachung unseres Volkes. Endlich im Jahre 1912 konnte ich die große Wehrvorlage bringen. Die Welt sieht, wie drei Armeekorps, die diese Vorlage fordert, nicht bewilligt wurden und dann bei der Entscheidung fehlten. Die Welt müsste sehen, sieht aber nicht das, was ich wollte, die Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht, von der wir immer weiter zurückgeblieben waren. Meine Warnung, die ich damals aussprach, drang nicht durch. Ich wurde aus dem Generalstab versetzt, mein damaliger kommandierender General erhielt noch einen Urias-Brief, er solle mir Disziplin beibringen, weil ich für die Freiheit, die Sicherheit, die Ehre und den Ruhm des Vaterlandes kämpfte und weil mir diese Dinge höher standen als schweigende Unterordnung. Die berufenen Stellen damals waren sich ihrer Verantwortung dem Volke gegenüber nicht bewusst. Sie erzogen das Volk nicht auf den Ernst der Stunde und ein nicht erzogenes Volk, wenn auch gegen eigenen Willen in einen Krieg führen heißt, es dem Untergang weihen. In wirtschaftlichem Denken befangen glaubten sie, der Krieg könne nur Monate dauern und hatten das Wort Moltkes über den kommenden Krieg vergessen. Es kann ein 7-jähriger, es kann ein 30-jähriger Krieg werden. Dann kam der Weltkrieg. Und nachdem viel Gut und Blut vertan, wurde ich berufen, an der Seite des Generalfeldmarschalls den Krieg zu führen mit einer Macht, die ich schon vor dem Weltkrieg als ungenügend erkannt hatte. Da konnte für mich kein Zweifel sein, dass das Notwendigste sei, das Volk hinauszuführen über die allgemeine Wehrpflicht und von jedem Deutschen, ob Mann oder Frau, zu verlangen, dass er dem Vaterland dient, sei es in der Heimat, sei es am Feind. Ich meinte, jeder solle die Notwendigkeit dazu erkennen. Aber auch diese Gedanken drangen nicht durch. Das Hilfsdienstgesetz kam. Das Volk wurde trotz meiner Bitte nicht aufgeklärt. Die breite Masse, zum Teil in ihrer bitteren, unendlichen Not, wandte sich immer schärfer gegen mich, weil ich für das Volk, für seine Freiheit und Sicherheit, weil ich für die Ehre und den Ruhm des Vaterlandes auch damals arbeitete und kämpfte. Weil ich aus dem Zwang der Lage von ihm mehr verlangte, als je von ihm verlangt worden war. dass nämlich nicht allein das Sterben, sondern das schwere, arbeitsreiche Leben, das Leben voll Entbehrung und harter Pflicht und unablässiger und unerbittlicher Kampf für das Vaterland die Hauptsache sei, dass es für das Vaterland ein Opfer überhaupt nicht gibt und dass in solchen Stunden alles dem Vaterland gehört. Und wieder verhallte meine Warnung. Wieder haben sich die verantwortlichen Stellen der großen Aufgabe nicht gewachsen gezeigt und das Unglück kam. Nun ist das Unglück da. Ich meinte jetzt, dass ich nun doppelt und dreifach jeder Deutsche, wie ich es im Kriege verlangt habe, in den Dienst des Vaterlands stelle. Es war aber anders. Die klare Erkenntnis unserer furchtbaren Not und Schwäche, den eisernen Willen einer starken Gemeinschaft selbstloser Menschen, das Streben nach der Wehrhaftigkeit, die allein unserem Volke die Ehre und Freiheit wiedergeben kann, traf ich nur in der völkischen Bewegung an. In der deutschen Freiheitsbewegung sah ich die Männer, die dazu bereit sind, dem Vaterland alles zu geben und das Volk zu erziehen. Wenn diese Männer hier mit mir auf der Anklagebank sitzen und des Hochverrats angeklagt sind, so geschah dies, weil sie diesen Willen und dieses Streben im Lande wieder zur Geltung bringen und in diesem Geist das Volk erziehen wollten. Die Angeklagten sitzen hier vor ihrem Richterstuhl, sie sitzen aber auch vor dem Richterstuhl der Weltgeschichte. Und die Weltgeschichte führt seit Jahrtausenden Männer, die für ihr Vaterland reinen Herzens männlich gekämpft haben, nicht in Festungshaft, sondern nach Walhall. Der Reichskanzler, der Vertreter eines unrühmlichen Geschlechts in unserer großen Vergangenheit, eines abgelegten Geschlechts, dessen verderbliches Wirken verkündet wird von umflorten Marktsteinen, Zabern 1912, Friedensresolution 1917, dem 20. Oktober 1918 und wie die Marksteine in immer dichterer Reihenfolge heißen mögen, spricht das unerhörte Wort: Ich sage, wenn der völkische Gedanke weitere Kreise des Volkes ergreifen sollte, so wäre das schlimmer als der verlorene Krieg, denn dann sind wir verloren für immer. Es reiht sich würdig in jenes furchtbare andere Wort, das ich bei meiner Vernehmung anführte und das den Dolchstoß am 20. Oktober kündete. Deutschland soll, das ist unser fester Wille, seine Kriegsflagge für immer streichen, ohne sie diesmal siegreich heimgebracht zu haben. Aus diesen Worten sprechen Männer, die für die idealen Güter des Volkes und für die Gegenwart kein Verständnis haben. Ich erhebe diesmal vor aller Welt meine warnende Stimme zum dritten Male und sage Ihnen, wenn der völkische Gedanke nicht das Volk in seinen breiten Schichten durchdringt, so sind wir verloren. Verloren für immer und wir erleben ein neues Versailles, ein Versailles, das noch schlimmer ist als das von 1919, das durch die Unterschrift eines Parteigenossen des Herrn Reichskanzlers für uns Verbindlichkeiten erhalten haben soll. Wir erleben dann ein Versailles der dauernden Versklavung an Frankreich und die internationalen Geldmächte, das gestrichen werden aus der Reihe der freien und geachteten Nationen. Meine Herren Richter, vor Ihnen stehen die Angeklagten. Seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst. Hören Sie meine Stimme. Hören Sie den Schrei der deutschen Seele nach Freiheit, den Schrei der Deutschen im besetzten Gebiet.